Produktivität in Entwicklungsländern steigern. Etwas anders sieht die Lage in Entwicklungsländern aus. Dort brauchen die Menschen insgesamt mehr Kalorien, aber insbesondere mehr Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings nehmen selbst in ärmeren Ländern mittlerweile Übergewicht und damit einhergehend Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes vor allem bei der aufsteigenden Mittelschicht zu. Auch stehen dort oft riesige Agrarbetriebe, etwa in Brasilien, kleinen Subsistenzbäuerinnen und Bauern gegenüber. Etwa 80% der Landwirtschaft in Entwicklungsländern liegt in den Händen von Kleinbauernfamilien. Sie sind häufig arm und arbeiten meist sehr unrentabel. Die landwirtschaftlichen Erträge sind oft gering. Hier braucht es mehr Produktivität. Welches Potenzial dort schlummert, zeigt der Blick auf die durchschnittlichen Erträge der afrikanischen Landwirtschaft, die bei 0,3 bis 1,5 Tonnen Getreide pro Hektar liegen. In Deutschland werden auf vergleichbaren Flächen 5 bis 8 Tonnen pro Hektar geerntet, drückte es der frühere Entwicklungsminister Gerd Müller einmal aus. Durch Ausbildung, besseres Boden- und Anbaumanagement können die Erträge in kurzer Zeit in den Entwicklungsländern mehr als verdoppelt werden. In der Vergangenheit ging eine höhere Produktion von Lebensmitteln im globalen Süden oft mit der Umwandlung natürlicher Lebensräume einher. Oder, zum Beispiel in Indien, mit einem Verlust an Bodenfruchtbarkeit, verursacht durch einen enormen Einsatz an Pflanzenschutzmitteln. Die Produktion, um jeden Preis zu steigern, zumal in riesigen Monokulturen, kann daher auch in den ärmeren Gegenden dieser Welt nicht das Ziel sein. Je einseitiger die Landwirtschaft, desto gefährdeter ist nicht nur die Vielfalt der Kulturarten, sondern auch der Kultursorten und Rassen mit ihren spezifischen Eigenschaften, schreibt der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung zur Zukunft der Landwirtschaft in Afrika. Es geht vor allem darum, Produktivitätsfortschritte bei den Kleinbäuerinnen und Bauern zu erzielen und ihre landwirtschaftlichen Praktiken zu modernisieren. Dafür braucht es neben mehr Wissen in erster Linie bessere Werkzeuge und Maschinen sowie bessere Vermarktungswege und Lagerkapazitäten. Denn auch dort schimmelt Getreide oder verdirbt Fisch, weil Produkte nicht angemessen aufbewahrt werden können. Besonders hoch ist das Potenzial für Ertragssteigerungen in Afrika. Deshalb hat die Afrikanische Union eine umfassende Strategie zur Entwicklung der Landwirtschaft für die kommenden Jahrzehnte verabschiedet. Demnach sollen die Mitgliedstaaten mindestens 10% ihrer nationalen Budgets jedes Jahr in die Landwirtschaft investieren und so die Produktion um mindestens 6% jährlich steigern.